Hallo und herzlich willkommen bei einer ersten Ausgabe von etwas, was jetzt hier öfter passieren soll, nämlich der ersten Folge von Anime at Nerd Nerd Nerd. Eine Serie oder eine Podcast-Reihe, die ich bin hier der Nerd von Nerd Nerd Nerd, die ich hier gestartet habe aus einer neu entdeckten Passion. Nämlich habe ich als Jugendlicher, so Ende der 90er Jahre, also Mitte der 90er Jahre ja eigentlich schon, sehr stark angefangen, Animes zu gucken und Serien zu gucken, als diese zweite große Anime-Welle über Deutschland hineinbrach, und habe dann alles, was in irgendeiner Art und Weise japanisch angehaucht gewesen ist, naja, so ein bisschen in mich aufgesogen, habe auch angefangen, Mangas zu lesen und so weiter und so fort. Und das Ganze ist in den letzten, ja, ich möchte mal sagen, 10 Jahren vielleicht eingeschlafen, weil ich mich dann doch stärker mit, ja, der westlichen Popkultur wieder beschäftigt habe, angefangen habe, Superhelden-Comics zu lesen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Regelmäßige HörerInnen von Nerd Nerd Nerd werden das sicherlich wissen, das ist so das allgemeine Programm. Ich habe so ein bisschen immer so ein bisschen Wehmut im Körper gehabt, weil ich gedacht habe, na, eigentlich möchte ich doch schon noch mal wieder Anime-Serien gucken, und hatte auch das Gefühl, unheimlich viel cooles Zeug zu verpassen, wenn ich dann doch noch mal was mitbekommen habe. Und diese Chance oder auch so dieses Feuer, was ich so ein bisschen in mir hatte, hat sich wieder so ein bisschen entfacht, als wir hier bei Nerd Nerd Nerd den Japanuary abgefeiert haben. Also das war wirklich so Januar, 8 Filme gucken, verpodcasten, verbloggen, was auch immer. Und wir haben eine reine Anime-Serie gemacht, und ich habe da einfach gemerkt, okay, ich möchte wieder Animes gucken. Hab mich damit beschäftigt, so, wo kann man den Kram gucken, was gibt's da, welche Plattformen gibt es, was kostet das, wenn überhaupt, so wie kommt man an dieses Medium überhaupt wieder ran, und habe dann relativ schnell gemerkt, dass es dann doch relativ einfach ist, an die aktuellen Serien ranzukommen, und zwar legal und auch tatsächlich kostenlos. Also man muss gar nicht großartig viel investieren, wenn man eben Animes gucken möchte, und ich habe dann doch relativ schnell wieder Anschluss gefunden, wobei ich sagen muss, und vielleicht kommen wir da im Laufe der nächsten Monate, Jahre, vielleicht auch schon Wochen dahin. Es hat sich doch einiges verändert und hat sich einiges weiterentwickelt. Allein auch schon in der Art, wie Serien heute und damals konsumiert werden und wurden. Und ich glaube, dass das eine interessante Sache für mich war, also zu entdecken, wie stark sich das verändert hat und was es alles gibt und gab. Mein Einstieg in so dieses aktuelle Anime-Programm war tatsächlich Devilman Crybaby, was auch Thema der heutigen Sendung ist. Und wir, oder ich besser gesagt, habe mitbekommen, okay, es gibt eine neue Serie von Devilman. Ich kannte die beiden OVAs, die in den 80ern gemacht worden sind, und hatte die gesehen und hatte die eigentlich als relativ gut in Erinnerung. Habe dann viele Jahre später mal irgendwann die Review gesehen von Anime Abandoned von Bennett the Sage auf Channel Awesome, der das ganze Ding wohl ziemlich zerrissen hat und auch verrissen hat, mit so ein, zwei positiven Aspekten, wo ich dann gemerkt habe, okay, man kann Anime offensichtlich auch noch über mehrere Arten betrachten, als eben nur so diese kindliche Nostalgie, anhand der man die als Kind eben plötzlich so wahrnimmt, auf irgendwelchen Bootleg-Videokassetten oder irgendwie aus dem Spätprogramm nachts aufgenommen oder bis spät in die Puppen irgendwie bei Vox Fernseh gucken. Sondern mit einem etwas erwachseneren Auge stellen sich Dinge dann plötzlich doch nochmal anders dar. Und als es dann eben hieß, okay, Netflix haut jetzt hier plötzlich irgendwie 10 Folgen Devilman Crybaby raus, war für mich eigentlich der Punkt dann auch angekommen, wo ich gesagt habe, okay, das wird die erste neue Serie, die ich schauen werde. Wir haben uns nicht nur aufgrund dessen einen Gratis-Monat bei Netflix geklickt, sondern es liefen ja noch ein paar andere Sachen, also der Godzilla-Anime, der hier auch noch Thema wird, in einem anderen Format, nämlich beim König der Podcast. Also wenn ihr den noch nie gehört haben solltet, zieht euch den mal rein, auf ein sehr, sehr schönes Projekt. Es ist schon eine, waren schon ein paar andere Dinge noch dabei, also der Cloverfield-Film, und später kam dann ja auch der Full Metal Alchemist-Film. Also wir haben uns da schon noch ein paar andere Sachen zusammengeklickt in dem Gratis-Monat, aber Devil May Cry Baby gehört ja schon irgendwie ein Stück weit dazu. Nun ja, wie soll ich das sagen? Ich will mal so anfangen. Also alles, was ich von Devilman wusste, war eben nur die Ausgangssituation, eben dass ein ein Jugendlicher namens Akira eben an diese Devilman-Kräfte kommt und plötzlich eben gegen seinesgleichen kämpfen muss, gegen Monster und Dämonen aus einer anderen Welt und dann schlussendlich gegen den Wahrhaftigen, gegen Satan kämpfen muss und damit mehr oder weniger die Welt rettet. Und das war, ich glaube, seit der Manga-Veröffentlichung in den 70ern, das ist ein Manga von Gō Nagai, war das Ganze schon mehrfach fortgesetzt und auch schon mehrfach verfilmt worden. Toei, so ein Traditionshaus, wenn es um Animes und Anime-Serien geht, die haben da eine mehrteilige Serie, ich glaube 30 oder 35 Folgen irgendwie so um den Dreh gemacht, was aber tatsächlich eher so eine Superhelden-Serie gewesen ist und eigentlich mit dem Manga selber gar nicht so viel zu tun hatte. Dann gab es eben die OVA, die so zwei Drittel der Geschichte verfilmt hat, die ist dann irgendwann auch eingestellt worden oder ist nicht weitergeführt worden, keine Ahnung, was damit passiert ist. Dann gab es Realfilme und noch weitere Manga-Volumes, die das Ganze weitergeführt haben und so weiter und so fort, aber all das kannte ich zu dem Zeitpunkt halt einfach nicht. Weder den Manga, aus dem das entstammt ist und noch andere Dinge, das war mir einfach unbekannt. Eben nur diese eine zweiteilige OVA, die man, wenn man ein bisschen genauer guckt, auch bei YouTube findet. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Devil May Cry Baby war, was mir ganz gut gefallen hat, von einem Regisseur, den ich selber schon kannte, nämlich von Masaki Yuasa. Ich kannte dessen Film Mind Game und finde den auch immer noch sehr, sehr gut. Der ist optisch extrem herausfordernd. Mind Game gehört aber, wenn man mich zumindest Anfang des Jahres gefragt hätte, bevor wir den Japanuary gemacht haben, schon ein Stück weit zu meinen Lieblingsanime, die ich überhaupt jemals gesehen habe. Einfach so dieses Mixed-Media-Ding und das im Grunde genommen alle 10 Minuten so der ganze Stil wechselt. Alles ist sehr wild und sehr, bewegt sich sehr schnell und es ist sehr bunt und sehr wild. Und wild hatte ich schon, oder? Na, egal. Aber das sind so Dinge, die einfach, also dieser Film springt dich einfach an. Und das ist, der Film ist so ein bisschen aus dieser Remix-Kultur entstanden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Film meinem Kumpel gezeigt und der fand den richtig kacke. Also der konnte mit dem Film nichts anfangen. Der Film hat ihn überfordert. Der hat nicht verstanden, was dieser Film von ihm wollte. Und dann hat es auch nichts geholfen, ihm diesen Film weiter zu zeigen. Was ich sehr schade fand, weil ich den Film eben sehr, sehr mochte. Und als ich dann gehört habe, okay, Masaki Yuasa hat diesen Film, diese Serie eben tatsächlich gemacht, habe ich gesagt, okay, das ist nochmal ein Ansporn für mich, das zu gucken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Serie hat mich ab der ersten Folge oder mit der ersten Folge derartig abgeholt. Es ist immer noch sehr knallbunt. Die Story orientiert sich schon stark am Manga. Ist, soweit ich weiß, auch die erste Verfilmung von Devilman, die die Serie oder die Manga-Vorlage komplett übernimmt. Und zwar wirklich von Ende bis Anfang, wollte ich schon sagen. Und zwar von Anfang bis Ende. Also viele andere Verfilmungen sind einfach gar nicht bis dahin gekommen oder haben sich es nicht getraut oder hatten sie nicht das Durchhaltevermögen. Und eben jetzt hier in dieser Verfilmung als Netflix-Exclusive wird das Ganze eben ganz dargestellt. Und das fand ich schon beeindruckend, dann auch mal die Story zu sehen, eben über diesen einen Punkt hinaus, den ich eben schon kannte, eben auch so das letzte Drittel in eben auch zu sehen. Und die erste Folge hat mich richtig, richtig abgeholt. Das war wild, das war bunt, das war brutal, es ist extrem splatterig, es gibt viel, viel sexualisierte Gewalt, damit muss man entweder klarkommen oder das abhaben können. Das ist problematisch zuweilen. Mir wurde auch gesagt, das Ganze ginge auch so ein Stück weit in die Edgy-Richtung. Das kann man mögen, das kann man auch lassen. Das ist sicherlich eine Sache, die das nicht für jeden oder für jede dann auch konsumierbar macht. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Darauf muss man sich auch einstellen. Es gibt viel, viel Brutalität in dieser Serie, eben weil es auch ein erbitterter Kampf zwischen Mensch und Dämon eben ist. Das sind Dinge, die kommen aus der Manga-Vorlage, sind aber hier für diese Serie offenbar nochmal extrapoliert und schlimmer gemacht worden. So zwei, drei Sätze zur Story kann ich nochmal eben sagen. Es geht eben um Akira, der von einem alten Schulkumpel oder von einem alten Kindheitsfreund plötzlich kontaktiert wird, namens Ryo. Ist der Name richtig? Oder Ryo, Ryo. Der Name wird immer anders ausgesprochen. Es gab ein Rayo bei Digimon. Ja. Der bringt ihn in so eine Disco. Und in dieser Disco findet eine ziemliche Party statt. Und Rayo fängt plötzlich an, so ein kleines Massaker auszulösen in dieser Disco. um den die Dämonen in dieser Disco eben hervorzuschwören. Und das Ganze endet eben damit, dass die Dämonen anfangen, die Menschen zu übernehmen. Und die werden dann eben zu irgendwelchen sehr krassen, sehr coolen Monstern und fangen an, Gegner zu kämpfen. Akira wird allerdings vom Dämon Amon übernommen und wird zu einem Devilman. Und zwar ein Devilman ist eben jemand, der oder die Dämonenkräfte haben, aber noch genügend Menschliches in sich, um diese Dämonenkräfte auch zu kontrollieren. Also die werden nicht, also die eigene Persönlichkeit geht dabei nicht verloren. Man sieht in den ersten paar Folgen relativ häufig auch, was eben passiert mit Menschen, die von Dämonen übernommen werden. Also die verlieren eben die Kontrolle über ihren Körper, über ihren Geist und verändern sich eben und Devilman, wie sie hier genannt werden, behalten eben ihr Bewusstsein und ihre Menschlichkeit, obwohl sie sich eben verwandelt haben. Und Akira wird zu einem solchen. Und man weiß nicht so wirklich, was Ryos Agenda ist im Laufe der Geschichte. Ryo ist also auch so der Hauptantagonist, möchte ich mal sagen. Obwohl er am Anfang eher wirkt wie ein Verbündeter. Das ist ganz interessant. Es gibt eine ganze Menge Charaktere im Umfeld. Akira selber wächst nicht bei seinen Eltern auf. Die sind irgendwo bei so einer Bergmission verschollen und verschwunden. Er wächst und wohnt eben bei Freunden der Familie. Die sind relativ christlich eingestellt, was ich für eine japanische Trickserie, Animationsserie doch sehr außergewöhnlich finde. Also sehr westlich und auch sehr, sehr christlich eingestellt. Und das ist eben auch so ein Thema, was hier ganz wichtig ist in dieser Serie, ist eben auch so der eigene Glaube, das eigene Schicksal auch ein Stück weit, das zu erfüllen und dies und das. Und das ist hier eben in Bezug auf den christlichen Glauben. Ich glaube, ansonsten könnte man auch nicht wirklich so diese Dämonengeschichte und den christlichen Glauben, der hier verwurzelt ist, auch erklären oder symbolisieren, möchte ich es mal fast nennen. Und es gibt so ein Love Interest, das ist die Miki, bei der er auch wohnt, und es geht immer hin und her. Dann gibt's noch Freunde im Umfeld, und das Ganze ist in den ersten paar Folgen eine Sache, die hatte ich so noch nicht gesehen. Womöglich einfach deswegen, weil ich auch ein paar Jahre raus bin. So habe ich das zumindest im ersten Moment erklärt. Aber das schien auch wohl insgesamt sehr, sehr ja ungewohnt zu sein für Anime-Fans. Eben sowas Wildes, sowas komplett. Die Serie dreht einfach irgendwie ziemlich sehr schnell, sehr frei, und das macht sehr viel Spaß. Also das ist eine Serie, die lässt sich auch selten, und ich sage deswegen selten, weil ich schränke das Ganze gleich nochmal ein, selten wirklich von der Hand, sondern reißt sich einfach nur mit, und das macht wirklich sehr viel Spaß. Also dieser Adrenalinspiegel ist hier also auch für die Zuschauerschaft extrem hoch. Ich hatte so nach 4 oder 5 Folgen so ein bisschen so eine Durststrecke tatsächlich, wo ich gemerkt habe, so, ach, eigentlich interessiert es mich gar nicht mehr so sehr, eigentlich will ich es auch nicht zum Ende gucken, weil so ab der Mitte verliert es einfach an Fahrt, und das ist wirklich so, da kommen so die Charaktermomente, da werden die Figuren ausgebaut, und man wartet eigentlich auf das nächste Mal, dass es wieder so einen krassen Kampf gibt. Und das kommt erst eine ganze Zeit nicht mehr, und ich habe mich dann gesagt, so komm, das sind einfach nur 10 Folgen, 10-mal eine knappe halbe Stunde, bau das, also beißt sich da durch, das kann man schaffen. Und ja, das zweite Drittel ist wirklich anstrengend zum Teil, und aber im letzten Drittel fährt das Ganze nochmal so richtig, richtig auf und wird richtig, richtig imposant und wild und nimmt auch so die Fahrt auf, die es am Anfang, also die Serie hat unfassbar viel Energie am Anfang, nimmt richtig Anlauf und es verpufft dann in so einem Nichts, um dann am Ende aber wieder die Energie aufzunehmen und die Story nochmal wieder umzudrehen und Twists einzubauen. Wie gesagt, ich kannte die Manga-Vorlage nicht, wusste nicht, worum es in der Serie wirklich geht. Hatte also diesen End-Twist, den es dann eben gibt, auch nicht im Kopf. Und das kommt schon mit einem ziemlichen Schlag in die Magengegend, wie das Ganze dann auch endet. Und das hat auch einen Grund, warum es endet, wie es endet. Denn das Ganze soll wohl, wie ich es gehört habe, eine immer wiederkehrende Schleife sein für einen der Charaktere. Und eine Zeitschleife, die einfach immer und immer wieder von vorne beginnt. Devilman Crybaby ist stilistisch nicht so wie andere Anime. Das ist manchmal sehr überstilisiert. Manchmal sind die Figuren auch sehr einfach gezeichnet. Das ist auch sehr flächig koloriert. Sehr, sehr detailarm gezeichnet zuweilen. Also anders als die allermeisten Anime, die momentan so laufen. Aktuell ist das Ganze manchmal ein bisschen simpel. Allerdings genau deswegen so interessant, weil es sich auch so von dem unterscheidet, was sonst so läuft. Und ich glaube, dass dass die Serie für mich auch besonders gemacht hat, zu sagen, okay, ich habe einfach einen Grund, das auch zu Ende zu gucken, weil jetzt, wo ich eben auch schon ein paar andere Serien geguckt habe, die zum Teil auch von den gleichen Studios kommen, es ist manchmal schon ein bisschen einheitsbreiig und Devilman Crybaby sticht auch jetzt, nachdem ich schon viele, viele Wochen sehr intensiv wieder Anime geguckt habe, sticht Devilman Crybaby immer noch positiv heraus und das ist wirklich abgefahren. Mich hat das Ganze zuweilen so ein bisschen an die alten Cartoons von Rolf Bakshi erinnert. Und die sind ähnlich kontrovers, die sind ähnlich schockierend auch. Und ich fand das Ganze zwischendurch auch ein bisschen lahm, weil ich dachte, okay, ich so für meinen Teil habe Schlimmeres gesehen, in Anführungszeichen. Und mich schockiert das Ganze jetzt auch nicht mehr. Das war auch der Grund, warum ich in der Mitte der Serie plötzlich gesagt habe, na, eigentlich brauche ich das nicht mehr. Und ich kann verstehen, dass man sagt, okay, das Ganze hat es irgendwie im Westen schon mal gegeben in den 70ern, eben mit den ersten Bakshi-Cartoons, Fritz the Cat und weiß ich nicht, Heavy Traffic oder solche Filme eben, die auch eine ähnliche Intensität dann in der Darstellung von bestimmten Dingen haben. Das Ganze ist aber für japanische Verhältnisse wirklich extrem gewagt wohl und also sowas wie Schambehaarung alleine zu zeigen, muss da wohl ein ziemliches Ding sein. Und oder auch eben die Art von Sex. Es gibt halt eben nicht nur diesen heteronormativen Männlein, Weiblein, Blümchensex, sondern es gibt also mindestens ein schwules Pärchen, was hier eben auch Sex hat. Und ich finde, das war so die Szene für mich, die mir dann auch gezeigt hat, okay, diese Serie geht den einen Schritt weiter, den es vielleicht öfter bräuchte. So zu zeigen, dass es eben nicht so diesen Männlein-Weiblein-Sex gibt, sondern eben auch noch ein bisschen was mehr. Die Serie geht nicht zärtlich oder nicht zaghaft mit seinen Figuren um. Also im Grunde genommen ist am Ende ja gar nichts mehr übrig. So viel kann ich sagen. Und alle verlieren alles. Das ist, glaube ich, so das, was man darüber sagen könnte. Nicht umsonst haben sich viele verschiedene andere Mangaka und auch Anime-Regisseure dann hinterher Devilman Crybaby orientiert. Neon Genesis Evangelion ist somit eines der vorherrschendsten Beispiele, wo einfach sich ganz deutlich dann orientiert wurde. Auch wie die Serie am Ende dann zu Ende geht. Und also sehr einflussreich. Und auch in den letzten paar Wochen habe ich immer wieder Serien gesehen, die dann deutlich auch von Devilman in irgendeiner Art und Weise beeinflusst worden sind. Also in der Art, wie Storytelling gemacht wird, in der Art, wie Figuren aufgebaut werden. Der Kommentar von Devilman geht ganz klar gegen Krieg. Und der Krieg wird hier sehr deutlich auch gezeigt, aber damit eben auch kritisiert. Also so diese Xenophobie zwischen Mensch und Dämon auf beiden Seiten wird hier thematisiert und es wird gezeigt, dass das im Grunde genommen dazu führt, dass wir uns gegenseitig auslöschen. Und das war so ein philosophischer Aspekt, den man unter dieser riesigen Schicht von Gewalt und Splatter und Sex dann eben tatsächlich noch erkennen kann. Also da ist eine Botschaft drin und sie ist aber sehr abenteuerlich verpackt. Und das hätte man auch freundlicher sagen können. Ich glaube, das ist so das, was man als Bottomline davon zurückbehält. Wenn ihr Netflix habt, guckt da auf jeden Fall mal rein. Ihr müsst einen festen Magen haben. Das ist definitiv eine Sache, also geht da nicht ran in der Erwartung, ihr habt jetzt hier irgendwie die neue Digimon-Staffel oder sowas, das Ding ist richtig hart und das ist Anime-Serien, die ich bisher geguckt habe, die haben schon manchmal auch einen relativ hohen Splatter-Faktor, wir kommen irgendwann auch nochmal zu Parasite im Laufe dieser Podcast-Besprechungsreihe, auch da ist der Splatter-Faktor relativ hoch, das ist aber ein feuchter Furz gegen das, was hier bei Devilman passiert und auch in der Darstellung und auch in dem Horror, der hier in der Serie passiert, meiner Meinung nach erstmal unerreicht. Also ich habe selten was gesehen, was derartig brutal und konsequent dann auch tatsächlich ist. Genau, das soll's für diese erste Sendung schon gewesen sein. Länger möchte ich die Sendung eigentlich tatsächlich nicht machen. Eine Serie, eine Sendung und schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat oder hinterlasst mir einen Tweet. Ihr findet die Möglichkeiten, mich zu erreichen in den Shownotes dieser Sendung, die ihr in eurem Podcatcher auch bekommen habt. Das Ganze hat eine Hub-Seite bei nerdnerd.blogsport.eu oder eben auf dem hier verlinkten Blog zur Sendung anime-nerdnerd.blogspot.de ist, glaube ich, die Internetadresse dieses Blogs und auch da findet ihr die Möglichkeiten, wie ihr mich erreichen könnt. Hinterlasst mal einen kleinen Kommentar oder twittert mich an, wie ihr es gefunden habt. Und dann würde ich verbleiben mit einem freundlichen und einem herzlichen Auf Wieder-Nerd. Tschüss!